Glaubt ihr den Geschichten über die Blair Witch? Oh Gott, nein. Hier waren wir schon. Wir sind im Kreis gelaufen. Ach du Scheiße. Es war eine Art Staatsgeheimnis in Hollywood aus Angst vor Reaktionen im Internet. Bis auf die Schauspieler, den Regisseur Adam Wingard, Drehbuchautor Simon Barrett und ein paar Verantwortliche des Studios Lionsgate haben selbst direkt am Film Beteiligte lange nicht gewusst, an was für einem Projekt sie überhaupt arbeiten. Der Arbeitstitel The Woods sollte vom eigentlichen Film ablenken. Als der Kameramann bei den laufenden Dreharbeiten das erste Mal das Wort Blair Witch hörte, ließ er vor Schreck sein Arbeitsmaterial fallen, erinnert sich Drehbuchautor Simon Barrett. We were trying to kind of recreate how the first movie was special, but wir wollten das Besondere des ersten Films beibehalten, mussten unsere Strategie da eben nur anpassen. Wir leben heute in einer Zeit, in der einfach alles sofort geteilt werden muss. Wir haben uns also besonders viel Mühe geben müssen, gerade in den kleinen Dingen. Es gab besondere, kopiersichere Drehbücher. Wir haben mit einem anderen Titel gearbeitet und die Figuren umbenannt. Aber unsere eigentliche Strategie war es, einfach nicht drüber zu reden. Eine Strategie, die aufgegangen ist. Die Fortsetzung von Blair Witch Project ist eine echte Überraschung, zumindest was die Erscheinung anbelangt, denn die Geschichte ist doch merkwürdig vertraut. 6 junge Menschen, die in den Black Hills-Wäldern in Maryland unterwegs sind. Einer davon ist eben der Bruder der vor 20 Jahren verschwundenen Heather. Die Ähnlichkeit zum Original war für Regisseur Wingard Absicht. I wanted the first half of the film to feel very much like a return to the original source material. Ich wollte, dass sich die erste Hälfte des Films wie eine Rückkehr zum Original anfühlt. Wie ein Dokumentarfilm, den die Figuren machen. Deswegen gibt es diesen Mix aus Bluetooth-Kameras und richtigen Kameras, die von dem Protagonisten gehalten werden. Der Horror setzt erst zur Hälfte des Films ein und baut sich langsam aber sicher weiter auf. Der Stil des Films verändert sich vom altbewährten Dokumentarfilm-Habitus zu einer vollkommen neuen Seherfahrung. Unser Ziel war es, dass der Zuschauer spätestens da vergessen soll, dass er einen Found-Footage-Film sieht. Die Wackelkamera und andere Gadgets sollen vom eigentlichen Geschehen nicht ablenken. Das ist die eigentliche Innovation. Statt mit Wackel- und Super-8-Kameras sind die Studenten hier voll ausgerüstet mit Bluetooth-Geräten, GPS-Systemen und sogar einer Drohne. Der technische Fortschritt hat Einzug gehalten im Blair Witch Project-Universum. Der Reiz des Originals lag vor allem an der ungewöhnlichen Marketingkampagne, dem Spiel um Authentizität und Found-Footage-Material, dem Glauben, der Film sei echt, dokumentarisch. Eine Strategie, die heute so nicht mehr funktionieren würde. Heute, im Jahr 2016, glaubt keiner mehr irgendwas. Wir wussten also, dass wir die Kampagne von einst nicht einfach nur wiederholen können. Allein unsere Schauspieler sind in den sozialen Netzwerken unterwegs. Wir können also auch nicht so tun, als seien sie tot. Und selbst wenn, dann hätten uns die Leute das sowieso nicht geglaubt. Für die Neuauflage mussten sich Wingard und Barrett etwas Neues einfallen lassen. Es geht im Wesentlichen doch um das Mysterium, um das Rätsel, was genau da im Wald vor sich geht. Wer ist die Blair Witch Hexe? Gibt es sie wirklich? Unsere Figuren haben eigene Ideen und Theorien und reden darüber. Als Zuschauer hat man vielleicht manchmal das Gefühl, die Antworten auf dem Silbertablett präsentiert zu bekommen. Aber in Wahrheit theoretisieren wir nur und geben versteckte Hinweise. Wingard und Barrett arbeiten dabei mit Versatzstücken der Blair Witch-Mythologie. Der Wald als eigener, lebender Organismus. Steinhaufen vor dem Zelt, baumelnde Stockebilder an Bäumen, merkwürdige Geräusche, Kinderschreie, ein gruseliges Feuerwerk auf der Tonspur, verstörende Jumpcuts, das Aufheben des Raumzeitkontinuums. Aber gerade deswegen fühlt sich der Film an wie ein Hochglanz-Horror-Déjà-vu. In Spielfilmlänge. Es tut mir so leid. Alles wird gut. Okay. Alles wird wieder gut.